Der kleine Hund vom Bau ist so klein und niedlich. Er bellt den ganzen Tag und ist immer fröhlich. Er rennt im Park herum und jagt die Vögel hinterher. Der kleine Hund Bau Bau liebt sein Leben sehr. Der kleine Hund Bau Bau, er ist unser aller Liebling. Liebling. Bau Bau Bau Bau, er bringt uns allen das Singen. Jodeling. Der kleine Hund.